Besonders beunruhigend ist das Sterben der Bienen und anderer Bestäuber. Sie sorgen für reiche Ernten und besuchen rund 90% der wichtigsten Feldfrüchte. Etwa 20.000 Bienenarten gibt es weltweit. Bei der überwiegenden Mehrzahl handelt es sich um Wildbienen. Schrumpft ihr Bestand, hat das direkte Folgen für die Landwirtschaft und damit für unsere Nahrungsmittelversorgung. Zudem hätte das Verschwinden der Wildbienen und anderer Bestäuber auch gravierende Konsequenzen für die wilde Pflanzen- und Tierwelt. Unzählige Vogelarten, Primaten und Insekten leben ebenfalls von Pflanzen und ihren Früchten, die für ihre Bestäubung und Vermehrung wiederum auf Wildbienen und andere Insekten angewiesen sind. Es käme ohne Bienen in der Folge zu einem weiteren sekundären Artensterben, mit noch schwerwiegenderen Folgen, die auch wieder auf den Menschen zurückschlagen würden. Welche Bedeutung die Wildbienen für das Fortbestehen von Pflanzen, Tieren und Menschen haben, ist zum Glück, mindestens in Deutschland, mittlerweile ins öffentliche Bewusstsein eingedrungen. In Bayern gab es 2019 sogar ein Volksbegehren mit dem griffigen Titel »Rettet die Bienen«, dem sich innerhalb von nur 2 Wochen rund 1,7 Millionen Wahlberechtigte durch Unterschrift angeschlossen haben. Das Volksbegehren war erfolgreich. Sogar das erfolgreichste in der Geschichte des Freistaats. Daraufhin wurde das Naturschutzgesetz in Bayern geändert und zum Beispiel um höhere Flächenziele im ökologischen Anbau ergänzt. Dass manches davon noch nicht umgesetzt ist, steht auf einem anderen Blatt und hat eher mit der Behäbigkeit der Staatsregierung zu tun. Aber es gibt Fortschritte. Zum Beispiel beim Ökolandbau und beim Thema Streuobst, wofür sogar ein Pakt unterzeichnet wurde. Demnach werden der jetzige Bestand geschützt und zusätzlich 1 Million Streuobstbäume gepflanzt. Rückgänge bei Bestäubern sind derzeit vor allem aus Europa und Nordamerika dokumentiert. Weltweit betrachtet weiß man zwar, dass mehr als 16% aller Wirbeltierbestäuber wie Fledermäuse, Vögel, Affen, Beutel- und Nagetiere vom Aussterben bedroht sind, aber bei den Insekten gibt es über lokale und regionale Erkenntnisse hinaus noch kein klares Bild. Da zu den Ursachen des Insektensterbens unter anderem der massive Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, der Verlust von Wiesen und Weiden, hohe Düngeraten und monotone Landschaften ohne Hecken, Bäume und Brachflächen zählen, kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die Gefahr überall lauert, wo Landwirtschaft maximal intensiv betrieben wird.